Book 2 52 52 Di pertokoan Im Kaufhaus Apakah kita pergi ke pusat perbelanjaan? Gehen wir in ein Kaufhaus? Saya harus berbelanja. Ich muss Einkäufe machen. Saya ingin banyak belanja. Ich will viel einkaufen. Di mana bagian peralatan kantor? Wo sind die Büroartikel? Saya membutuhkan amplop dan kertas surat. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Saya membutuhkan pulpen dan penghapus tip X. Ich brauche Kulis und Filzstifte. Di mana mebelnya? Wo sind die Möbel? Saya membutuhkan sebuah lemari dan sebuah lemari berlaci. Ich brauche einen Schrank und eine Kommode. Saya membutuhkan sebuah meja tulis dan lemari buku. Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Di mana bagian mainan? Wo sind die Spielsachen? Saya membutuhkan sebuah boneka dan boneka beruang. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Saya membutuhkan sebuah bola dan peralatan catur. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Di mana bagian perkakas? Wo ist das Werkzeug? Saya membutuhkan sebuah palu dan tang. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Saya membutuhkan sebuah bor dan obeng. Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Di mana bagian perhiasan? Wo ist der Schmuck? Saya membutuhkan sebuah kalung dan gelang. Ich brauche eine Kette und ein Armband. Saya membutuhkan sebuah cincin dan anting-anting. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ohrringe.